Nachdem die Reinheit des hyperboreischen Blutes, der von den Sternen, von Venus gekommenen, verloren war, jenes Blutes, das man in einigen Inka-Mumien fand, waren nur die Viras, die vermischten Helden, in der Lage, sich alchemistisch in Divyas zu verwandeln, indem sie zurückschreitend die Tür zur inneren Welt offen fanden, zu der uneinnehmbaren Zuflucht und die Möglichkeit hatten, sich in einer Lichtscheibe zum Ursprungsstrahl zu begeben. Doch dies wird nur wenigen gelingen, einer bestimmten Zahl in jedem Zeitalter. Im Innern überwachen die Asen ihre Schritte und messen ihre Möglichkeiten. Dort erwarten sie sie, um ihnen die Türe zu öffnen und aus dem Kreis der Kreise zu führen, zum Valhöl im himmlischen Asgard. Seit Urzeiten waren die Wege, die nach Tiahuanaco und Chile führten, den hyperboreischen Seefahrern, Überlebenden der großen Katastrophe, bekannt. 1520 hat Muhyiddin Piri Reis, Admiral der türkischen Flotte, seinen Atlas Bariye für die Seefahrer veröffentlicht. Diese Karten auf Pferdehaut mit Randbemerkungen versehen, wurden von dem Direktor des Nationalmuseums von Istanbul im Palast Topkapi im Jahre 1929 entdeckt. Ich habe dieses Museum besucht und sagte schon, dass ich eine Kopie jener Karte besitze, auf die wir uns nun beziehen. Aus seinen Notizen offenbart der Admiral Piri Reis den Ursprung dieser Karten. Während einer Seeschlacht gegen die Spanier machte ein türkischer Offizier namens Kemal einen Gefangenen, der an drei Reisen von Kolumbus nach Amerika teilgenommen hatte. Dieser Spanier besaß ein Paket sonderbarer Karten, mit denen Kolumbus seine Reise durchführen konnte, laut Piri Reis. Somit wäre klargestellt, was der Sohn des Kolumbus, Fernando, in Leben des Admirals Christoph Kolumbus geschrieben hat: Er machte Gebrauch von allen Informationen, die er erhalten konnte, so dass er überzeugt war, viele Länder im Westen der Kanarischen Insel entdecken zu können. Unter den von den Türken beschlagnahmten Dokumenten befanden sich Karten, die von Kolumbus 1498 gezeichnet worden waren, auf denen Nord- und Südamerika, deren Flüsse, Grönland und die Antarktis auf beinahe vollständige Weise eingezeichnet waren. Letztere war zu jener Zeit noch völlig unbekannt, nach der heutigen allgemeinen Auffassung. Wir müssen das nach unserer Überzeugung schon Gesagte hervorheben, nämlich, dass Pedro Sarmiento de Gamboa die Existenz der Antarktis kannte und auf der Suche danach war in den Weiten der Regionen der Meerenge. Vielleicht hatte er auch Kenntnis von jenen Karten, in denen die Entfernung zwischen Südamerika und Afrika mit einer überraschenden Genauigkeit angegeben war. Dr. Afetinantok Tira Kurumu analysiert in seinem Buch »Die älteste Karte von Amerika«, veröffentlicht 1954 in Ankara, die Karten von Piri Reis. Piri Reis schreibt, dass Kolumbus sich durch ein Buch informiert hätte, das zu Zeiten Alexanders des Großen geschrieben wurde, in welchem von Amerika und den Antillen berichtet wird. In seiner entsprechenden veröffentlichten Karte erscheint die Antarktis eisfrei, eine Tatsache, die weder zu Zeiten Kolumbus noch Alexanders, der diese Information in Ägypten erhalten haben muss, möglich gewesen sein kann. Grönland wird durch zwei oder drei Inseln dargestellt. Heute ist es mit einer Schicht von 1500 Metern Gletschern bedeckt. Kürzlich hat eine französische Expedition feststellen können, dass Grönland in der Hauptsache aus zwei Inseln besteht. Eine amerikanische Kartografenbehörde hat das Hydrographische Büro der Vereinigten Staaten beauftragt, die Karte von Piri Reis zu überprüfen. Es liegt eine Erklärung dieses Hydrographischen Büros der Marine vor, die besagt, dass die Karte durchaus genau ist, in welcher vor mehr als 5000 Jahren die Bergkette von Alaska im Norden Kanadas vermerkt ist, sowie einige Kordilleren, die noch nicht in den Karten des Kartografischen Dienstes der amerikanischen Armada vermerkt waren. Also fragt man sich doch, wie war es möglich, solches zu verwirklichen? Sie ist so genau, dass sie nur durch einen Beobachtungsflug über die Welt ausgeführt worden sein konnte. Sie hat sogar dazu gedient, gewisse zeitgenössische Karten zu korrigieren. Und Mallory von der nordamerikanischen kartografischen Behörde ruft aus: Wir wissen nicht, wie diese Karten ohne die Hilfe eines Flugzeuges mit solcher Genauigkeit hergestellt werden konnte. Die Karte von Piri Reis ist von oben ausgezeichnet worden, wie von einem Satelliten- oder Raumfahrzeug aus. Daher muss sie wohl viel älter als 5000 Jahre sein. Auf diese Weise bewegten sich die vorgeschichtlichen Seefahrer hin und her, von einem Pol zum anderen. Und da die Antarktis eisfrei war, waren sie es, die diese unendlichen irdischen Gänge einzeichneten, die den polaren Kontinent des Südens durchkreuzen und die von den Deutschen der hitleristischen Expedition des Kapitäns Ritscher im Jahre 1939 entdeckt wurden, wie auch die Warmwasseroasen jenseits des Gebirges des Königin-Maud-Landes, das sie Neuschwabenland tauften. Die Gänge führen zur inneren Erde, zur hohlen Erde und verbinden den Südpol mit dem Nordpol. Sie verbanden die Antarktis auch mit Tiahuanaco, einem der wichtigsten Eingänge und Ausgänge vor der großen Katastrophe. Deswegen sind die Wikinger von De Mayeux, die Atumarunas, bis zu den Ruinen von Tiahuanaco gelangt und bauten die uralten Reste wieder auf. Sie wussten durch das schon nebelhafte Gedächtnis ihres Blutes, dass dort ihre Vorfahren gewesen waren und kamen, um die Eingänge zu den Städten der Unsterblichen, die wahren weißen Götter, zu suchen. Sie hatten vom esoterischen Zentrum des Baltikums den Befehl dazu erhalten und standen unter der Leitung einiger Führer mit großem Wissen und viel Macht. Weder Quetzalcoatl noch Huiracocha waren gewöhnliche Seeleute oder unwissende Krieger. Sie waren hyperboreische Siddhas. Auf diese Weise soll es am anderen Ende, hinter Kolumbus, einen ganzen unsichtbaren Sanhedrin gegeben haben und mit ihm ein geheimer Führer und Leiter gekommen sein, der vielleicht jener Dolmetscher-Rabbiner war, jemand, der uns völlig unbekannt ist und welcher der geborene materielle Direktor des amerikanischen Kreuzzuges gegen den Gral war. Von der Wikinger-Zivilisation von Tiahuanaco wissen wir beinahe nichts. Sie war wohl viel fortschrittlicher und weiser als die der Inkas und hatte eine solidere rassische Grundlage, da sie von den nordischen Ariern geschaffen und erhalten wurde während ihrer gesamten Dauer. Inmitten der Insel des Titicaca-Sees, im Sonnentempel, wurden die polaren Kulte der Feueropfer abgehalten und die schwarze Sonne von hyperboreischen Priesterinnen und Nornen verehrt. Über die Wege durch den amazonischen Urwald und durch Paraguay haben die Atumarunas, die Bleichgesichter, ihre Niederlassungen am Atlantik erreicht und den Handelsaustausch mit europäischen Häfen ganz im Geheimen aufrechterhalten. So geschah es, dass sie durch ihre geheime Flotte mit den Templern von La Rochelle Kontakt aufnehmen konnten und diese nach Tiahuanaco kommen ließen, um den Transport von Silber anzubahnen, das Letzteren für den Aufbau von Kathedralen und zur Erhaltung der Baumeisterzünfte im Mittelalter diente. Ihrerseits haben die Templer geholfen, einige Bauten in Tiahuanaco zu errichten. Möglicherweise stammt die Skulptur, genannt der Mönch, von ihnen. De Mayeux stellte Ähnlichkeiten zwischen der Kathedrale von Amiens und des späteren Tiahuanaco fest. Die Templer erhielten dadurch Kenntnis von dem großen Geheimnis, die polaren Vorfahren waren nicht von der Erde verschwunden, sondern nur von der Oberfläche. Es ist möglich, Kontakt mit ihnen herzustellen, jedoch ausschließlich zwischen der geheimen Hierarchie mit den unsichtbaren Führern. Und wenn dieser Kontakt wunderbarerweise und magischerweise gelingt, dann ändert sich alles und es ereignet sich eine geistige Katastrophe. Weil schon die Ziele, die man verfolgte, aufgehört haben, wichtig zu sein und es andere sein werden, für die es zu kämpfen gilt. Der neue Kampf wird jetzt nicht mehr von allen geführt werden können, sondern nur noch von einigen wenigen, sehr wenigen. Die exoterischen Kämpfer sind zum Martyrium, zum Opfer verurteilt, zum äußeren physischen Weiterkampf, dazu verdammt massakriert, torturiert und ihre Asche durch den Wind der Pole verstreut zu werden. Es ist das harte Los der Helden, die nur in Valhalla für ihre Treue belohnt werden. Ihr Fleisch aus Freya wird von den Valkyren geheilt und von Wotan zu neuem Leben erweckt werden.